12 Mann in einem Boot, 4 Ruderer, ein Steuermann und etwas hoher Wellengang, das schaffen sie zur Not. 12 Mann in einem Boot. Die Wellen werden groß und machen ihre Kleider nass. Die braune Haut, die wird ganz blass. Was ist mit ihnen los? Was ist mit ihnen los? Und Jesus hat sich hingelegt, ganz hinten, wo ihn keiner weckt. Er schläft auch tief und ruht sich aus, ihm macht der Sturm wohl gar nichts aus, hat sich denn Gott versteckt? Hat sich denn Gott versteckt? Die Männer werden wild, sie wissen nicht, wie man vertraut. Im Sturm mit nasser Haut, das passt nicht in ihr Bild, das passt nicht in ihr Bild. Und Jesus hat sich hingelegt, ganz hinten, wo ihn keiner weckt. Er schläft dort tief und ruht sich aus, ihm macht der Sturm wohl gar nichts aus, hat sich denn Gott versteckt. Hat sich denn Gott Der Wind ruft sie fast um, da fällt dem Steuermann was ein. Im Boot muss noch der Jesus sein, er hilft uns nicht, warum? Der Wind wirft uns noch um. Sie haben Jesus aufgeweckt, er schien nicht sonderlich erschreckt. Er stellt sich hin, winkt mit der Hand, ein Sturm wird still, hab ihn erkannt. Was ist das für ein Mann? Was ist das für ein Mann?